ich mach Tok Tok an der Tür. Sag Hallo Mr. Skimaske, nicht übernehmen, denn er will haben, was er nie hatte. Sie kommen, kommen und nehmen, was sie brauchen. Das, was du Punk hast, um groß zu verkaufen. Man kann auch Pokémon von 10 bis 10 Konkurrenten ausstechen und hoffen, dass es bergauf geht. Ganz egal, welchen Weg man geht, es gibt immer einen, der durch Ambition in der Welt drauflegt. Denn Brot und Wasser auf dem Tisch machen Augen nicht satt. Und am meisten begehren wird der Mensch immer das, was er gerade nicht hat, bis er es hat. Einer bunkert, einer raut, einer ackert, einer klaut, einer jammert, doch ist eigentlich nur faul. Einer pusht, einer kauft, einer plant, einer baut, doch jeder holt für sich das Allerbeste raus. Hunger, wir alle haben Hunger. Und wollen sicher nicht die Reste, die vom Tischkanten fallen. Ein Portemonnaie randvoll mit Regenbogenfarben. Es ist Hunger, der uns antreibt schon seit den ersten Tagen. Hunger, wir alle haben Hunger. Einer klaut deine Reste, die vom Tischkanten fallen. Sein Portemonnaie in der Leere frisst er noch in seinem Bauch. Appetit macht uns faul, doch der Hunger treibt uns rauf. Hunger, Hunger, Hunger, wir alle haben Hunger, Hunger, Hunger. Hast du Hunger, Hunger, Hunger, dann geh raus und gib 100, 100, 100 Finger drehen, lange Finger nehmen. Einfach alles in greifbarer Nähe. Sie glauben wie die Raben, träumen von Haus und Garten. Wollen raus aus dem Kreis der Hyänen, wer nicht. Es geht tack, tack, weg, weg. Alles an dem Mann, iPhone 5, 6, 7 plus aus 18er Hand. Einer schaufelt dein Leben lang auf Baustellen Sand. Andere ein Tunnel, ein Monat in die Bank. Du hast recht, es ist einfach nur Papier. Doch es überzeugt, es bezahlt und es schmiert. Es lässt Leute schweigen oder kooperieren. Weil diese Scheiße einfach jeden kontrolliert funktioniert. Einer bunkert, einer raut, einer ackert, einer klaut, einer jammert, doch ist eigentlich nur faul. Einer pusht, einer kauft, einer plant, einer baut, doch jeder holt für sich das Allerbeste raus. Wir alle haben Hunger und wollen sicher nicht die Reste, die vom Tischkanten fallen. Ein Portemonnaie randvoll mit Regenbogenfarben. Es ist Hunger, der uns antreibt schon seit den ersten Tagen. Hunger, wir alle haben Hunger. Einer klaut deine Reste, die vom Tischkanten fallen. Sein Portemonnaie in der Leere frisst er noch in seinem Bauch. Appetit macht uns faul, doch der Hunger treibt uns rauf. Hunger, Hunger, Hunger, wir alle haben Hunger, Hunger, Hunger. Hast du Hunger, Hunger, Hunger, dann geh raus und gib 100, 100, 100. Sind groß, der Magen ist klein. Geld macht nicht satt, muss aber sein. Sie sagen, es liegt auf den Straßen. Und darum gehen wir raus und holen was davon rein. Hunger, wir alle haben Hunger. Und wollen sicher nicht die Reste, die vom Tischkanten fallen. Ein Portemonnaie randvoll mit Regenbogenfarben. Es ist Hunger, der uns antreibt schon seit den ersten Tagen. Hunger, wir alle haben Hunger. Einer klaut deine Reste, die vom Tischkanten fallen. Sein Portemonnaie in der Leere frisst er noch in seinem Bauch. Appetit macht uns faul, doch der Hunger treibt uns rauf. Hunger, Hunger, Hunger, wir alle haben Hunger, Hunger, Hunger. Hast du Hunger, Hunger, Hunger, dann geh raus und gib 100, 100, 100.